Hallo, Liebe, Zärtlichkeit, Zärtlichkeit. Jung wie Stars, lebendig und angesehen. Du erzählst mir Lügen seit Anfang an. Erniedrigt habe ich mich bei jedem Kontakt. Du schaust auf mich herab und ich bin dir dankbar dafür. Lauf ich an deiner Seite, blickst du den anderen hinterher. Du fickst mich durch und ich stöhne vom Glück. Ich würde dir gern wirkliche Liebe zeigen, aber ich fühle mich so krank, fühle mich so krank. Für Liebe bräuchten wir einen gegensätzlichen Lebensraum. Also spielen wir mit. Wir tun uns weh, bis wir ausgeblutet sind. Dir geht's im Grunde genommen doch nur darum, der Schönste zu sein. Eben geil, wir alle konsumfähig. Durchs Fernsehen. Fernsehen erkrankt, kannst du dies nicht erkennen. Du erkennst nur noch die Modetrends, die Frisuren und Schuhe, die du brauchst, um ein Mensch zu sein. Spitzenmäßig, genial, von allen gefickt und bedeutungslos. Ein vermeintlich schönes Gesicht unter Bedeutungslosen. Wir alle sind aufgeteilt in Arm und Reich. Ich bin einer von den Fußabtretern, die aufgrund ihres Durchblicks von den Bossen ausgemerzt werden sollen. Du bist das Produkt der Werbeindustrie. Schön, perfekt und zu pervers, ein Mensch zu sein. Minderwertig schreist du nach Glück. Aber das Glück liegt aschfahl im Sterben, begleitet unter tobenden Beifall eisiger Hände und erblindete Augen.